Erster im 14. Jahr war König Hiskia. Sanherib, der König von Assyrien, kam. Er griff Judas Städte an. Er nahm sie alle ein. Zweiter der König von Assyrien schickte Rabsaki. Er kam von Lachis nach Jerusalem. Er ging zu König Hiskia. Er hatte viele Soldaten dabei. Sie stellten sich an der Wasserleitung auf. Das war am oberen Teich. Dritter Eliakim war der Hausverwalter. Sebna war der Schreiber. Jo war der Kanzler. Sie gingen zu Rabsaki. Vierter Rabsaki sagte zu ihnen, sagt König Hiskia, der große König von Assyrien sagt, warum bist du so sicher? Fünfter denkst du, Worte reichen für den Krieg? Hast du genug Kraft? Auf wen verlässt du dich? Warum bist du gegen mich? Sechster, du verlässt dich auf Ägypten. Ägypten ist wie ein zerbrochener Stock. Er sticht in die Hand, wenn man sich stützt. Der Pharao von Ägypten hilft nicht. Siebter, wollt ihr sagen, wir vertrauen auf unseren Gott Jahwe? Hiskia hat doch seine Altäre zerstört. Er sagte, ihr sollt nur hier beten. Achter, mach eine Wette mit meinem König. Der König von Assyrien gibt dir 2000 Pferde. Kannst du genug Reiter dafür finden? Neunter, du kannst nicht einmal einen kleinen Hauptmann besiegen. Und du verlässt dich auf Ägypten? Auf ihre Wagen und Reiter? Zehnter, bin ich ohne Jahwes Willen gekommen? Ich will dieses Land zerstören. Jahwe selbst hat mir gesagt, geh und zerstöre es. Elfter Eliakim, Sebna und Jo sagten zu Rabsaki, bitte, sprich Aramäisch mit uns. Wir verstehen diese Sprache. Sprich nicht Judäisch. Die Leute auf der Mauer hören zu. Zwölfter Rabsaki antwortete, mein König hat mich nicht nur zu euch geschickt. Er hat mich zu den Männern auf der Mauer geschickt. Sie sollen ihren eigenen Kot essen. Sie sollen ihren eigenen Urin trinken. Dreizehnter, dann stellte sich Rabsaki hin. Er rief laut auf Judäisch. Er sagte, hört die Worte des großen Königs. Er ist der König von Assyrien. Vierzehnter, der König sagt, lasst euch nicht von Hiskia täuschen. Er kann euch nicht retten. Fünfzehnter, Hiskia sagt, Jahwe wird uns retten. Vertraut nicht darauf. Die Stadt wird nicht gerettet. Der König von Assyrien wird sie bekommen. Sechzehnter, hört nicht auf Hiskia. Der König von Assyrien sagt, schließt Frieden mit mir. Gebt euch mir. Dann könnt ihr essen und trinken. Jeder von seinem Baum und aus seiner Zisterne. Siebzehnter, ich werde euch in ein anderes Land bringen. Es ist wie euer Land. Dort gibt es viel Getreide und Wein. Achtzehnter, lasst euch nicht von Hiskia täuschen. Er sagt, Jahwe wird uns retten. Haben andere Götter ihre Länder gerettet? Der König von Assyrien hat sie alle besiegt. Neunzehnter, wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo sind die Götter von Sepharvaim? Wo sind die Götter von Samaria? Haben sie Samaria gerettet? Zwanzigster, kein Gott dieser Länder hat sein Land gerettet. Warum sollte Jahwe Jerusalem retten? 21. Sie waren still. Sie sagten nichts. Der König hatte gesagt, antwortet ihm nicht. 22. Eliakim, Sebna und Jo gingen zu Hiskia. Ihre Kleider waren zerrissen. Sie erzählten Hiskia, was Rabsaki gesagt hatte.